Erster, ich bitte euch, betet für alle Menschen. Bittet Gott für sie und dankt für sie. Zweiter, betet auch für Könige und alle wichtigen Leute. Dann können wir in Ruhe und Frieden leben. Wir können Gott ehren und gut sein. Dritter, das ist gut. Gott freut sich darüber. Er ist unser Retter. Vierter, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Er will, dass sie die Wahrheit kennen. Fünfter, es gibt nur einen Gott. Und es gibt einen, der zwischen Gott und den Menschen steht, Jesus Christus. Sechster, Jesus hat sich für alle Menschen gegeben. Er hat sie freigekauft. Das hat er zur richtigen Zeit gezeigt. Siebter, ich wurde gesandt, um das zu erzählen. Ich bin ein Apostel. Ich sage die Wahrheit und lüge nicht. Ich bin ein Lehrer für alle Völker. Ich lehre sie den Glauben und die Wahrheit. Achter, ich möchte, dass die Männer überall beten. Sie sollen ihre Hände heben und zu Gott beten. Sie sollen nicht böse oder streitsüchtig sein. Neunter, die Frauen sollen sich anständig kleiden. Sie sollen sich nicht mit teuren Kleidern, Gold oder Perlen schmücken. Zehnter, Frauen, die Gott lieben, sollen gute Dinge tun. Das ist der beste Schmuck. Elfter, eine Frau soll ruhig zuhören und lernen. Sie soll sich unterordnen. Zwölfter, ich erlaube einer Frau nicht, andere zu lehren oder über Männer zu bestimmen. Sie soll ruhig sein. Dreizehnter, Gott hat zuerst Adam gemacht. Danach hat er Eva gemacht. Vierzehnter, Adam wurde nicht getäuscht. Aber die Frau wurde getäuscht und hat gesündigt. 15. Eine Frau kann gerettet werden, wenn sie Kinder bekommt. Sie muss im Glauben, in der Liebe und in der Heiligkeit leben. Sie muss sich beherrschen.